Das ist der 100. Remix von Snap. Aber der neueste Armand van Helden hat den gemacht. Und da scheppert es richtig, aber das ist so gewollt. Im Auftrag von M2 Energy. Meine Mission? Preiskontrolle. Ich bin permanent auf der Jagd nach den günstigsten Strom- und Gastarifen. Meine Kunden? Alle, die nicht mehr als nötig bezahlen wollen. Wie sie mich finden? Unter www.m2energy.com. Du Schatz, der Uli ist wieder richtig gut drauf. Aha. Und wie das? Also, er sagt, das käme vom Spielen. So, so. Und wie heißt sie? Nicht doch. Er golft. Und wo? Natürlich auf dem Gröbernhof. Spielen Sie doch auch mal auf dem wohl sonnigsten Golfplatz in der Ortenau. Dem Golfclub Gröbernhof in Zell am Harmersbach. Am 29. Mai drehen wir Zell am Harmersbach auf links. Auf links. Are you ready to run? Are you ready? Partynacht kommt nach Zell. 15 Locations, 15 Partys, Live-Musik und DJ-Sets. Rock, Salsa, House, Hip-Hop, Schlager. Für jeden das Richtige zum Feiern. Shuttles fahren nach Gengenbach, Haslach und Nordrach. Alles zur Partynacht in Zell am 29. Mai auf hitradio.de. Immer das gleiche langweilige Wochenende? Keine Idee, wo du zum Feiern hingehen sollst? Dann sei gespannt. Wir feiern die ganze Nacht. Die neue Nachterlebniswelt in Aachen bietet dir auf über 7 Bereichen 100% Partyfaktor. Neue Dimensionen und eine atemberaubende Stimmung für Jung und Alt. Bald im Industriegebiet Aachen. Give me the music. Stellen Sie sich vor, es gäbe einen Ort, an dem das Einkaufen von Büroartikeln nicht nur der Versorgung dient, sondern auch Spaß macht. So einen Ort gibt es wirklich. Papier Fischer in Offenburg. Der Spezialist rund um Bürobedarf. Hier erwarten Sie exquisite Schreibgeräte, sämtliche Büroartikel und eine tolle Accessoireabteilung mit reizenden Geschenkideen. Außerdem ein riesiges Outlet-Center mit Büromöbeln zu Tiefstpreisen. Papier Fischer in der Heinrich-Hartstraße in Offenburg oder unter papierfischer.de. Also ich kann Ihnen sagen, als Mann ist es nicht leicht, die Richtige zu finden. Sie muss mir gefallen und sie sollte einzigartig sein. Doch jetzt habe ich sie gefunden. Bei Sastalla. Sastalla, Küchenunikate von Latein, im Gewerbegebiet Appenweier. Hier finden auch Sie Ihre Traumküche. Sneak Preview im Forum in Offenburg. Jeden Dienstag ab 20 Uhr ein Überraschungsfilm. Noch vor Bundesstart in Offenburg. Einfach näher dran mit Hitradio Ohr. Lust auf eine heiße Nummer? Offenburg 99 und 4 mal die 0. Abschleppdienst Tag und Nacht. Günter Ruder in Offenburg Heinrich-Herz-Straße 30. Der Profi in Sachen Auto- und Unfallinstandsetzung für alle Fabrikate. Günter Ruder, Offenburg 99 und 4 mal die 0. Jetzt kommen die Termine von Charlie 2000 on the road. Und morgen Samstag ist der liebe Charlie in Mönchweiler in der Alemannenhalle mit der großen Anlage. Das ist also in der Höhe Villingen-Schwenningen, da in dem Gebiet. Und da sind alle eingeladen von der Gegend da oben. Da war ich hier vor Jahren fast in jedem Dorf unterwegs. In Rottweil, in Stramberg, in Villingen-Schwenningen, ach Gott, überall war ich. Da sind alle eingeladen aus jener Zeit. Einlass 20 Uhr. Dann nächste Woche Mittwoch, weil Donnerstag Feiertag ist, ist der liebe Charlie wieder im Lauinger Malsch. Mittwoch, 2.6. Lauinger Malsch. Tanz, Restaurant Lauinger, aber Restaurant ist falsch, ist nicht ein bisschen größeres Restaurant. Schaut euch die Bilder an vom letzten Mal, wo ich da war, vor 3 Wochen, bei mir auf der Seite www.charlie2000.de. Am 7. August ist Charlie 2000 beim MSC Taifun Märsch, Motorsportclub Taifun. Ich spiele Motorball. Und das war vor einem Jahr schon mal und da ist es jetzt wieder. Das wird bestimmt super, da bin ich mir ganz sicher. Im September ist Appenweier dran, die Schwarzwaldhalle. Und am 23.10. Altenheim, die Herbert-Adam-Halle. Während der WM mache ich nichts. Weil das wollen wir uns nicht antun. Okay, nach Schwärmer. On the road again. Guten Abend. Man hat mich gebeten, Sie zu warten. Gänsehaut vom Meister des Grauens persönlich. Der ultimative Horrortrip. traditioneller Song, Herfl Dean, aber gut geremixt. Searching. Da habe ich übrigens die Termine von DJ Rockhound vergessen. Morgen Samstag, Event Arena in Stendal. Das im Osten. 5.6. DJ Rockhound auf der Mercury Castle in Bossen am Bostalsee. Und das sollte man sich auch vormerken. Am 30.7. auf der Nature One in Castellaun. Da ist DJ Rockhound auch. Das sehe ich jetzt ein. Hallo, ja, hallo Schuhverkäufer, grüß dich. Wird auch langsam Zeit. Ich habe dich dauernd beobachtet, aber ich denke, ich grüße dich mal nicht. Übrigens, du weißt ja von unserem Grilltag. Wir haben morgen Grilltag, da wird gegrillt, da kommst du. Und du musst ja die Zutaten mitbringen. Weißt du noch, was du bringen musst? Weißt du es nicht mehr? Tomaten, Zwiebeln, Ketchup, Gewürze und ein bisschen Rinderknecht. Genau! Welcome to the party anywhere. It's so big! We got a whole new attitude. It's unbelievable. Hey, DJ! Right about good. On we go. Here come the hits. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up? It used to be just me and you. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up, girl? What's up, what's up, what's up? Further than this. across the universe and go to other galaxies. Just tell me where to go, just tell me where you wanna meet. I navigate myself to take me where you be. Cause girl, I want you right now. I travel like temp, I travel downtown. Wanna have you around, like every single day. I love you always, can I'll meet you halfway. So, die doofe Witze-Ecke. Blondie wandert aus. Nämlich nach Finnland. Zu den starken Männern. Zu den Holzfällern. Das war eine ganz heiße Geschichte. Hat sie sich als Holzfällerin beworben, hat eine Motorsäge bekommen und wurde in den Wald geschickt. Nur am Abend dann hatten die anderen alle 25 Bäume gefällt und sie nur einen. Das hat sie ins Grübeln gebracht und dann ist sie ins Geschäft, wo die Motorsäge her war und hat den Vorfall geschildert. Ist der Verkäufer hergegangen und hat die Motorsäge angeworfen. Dann fragt sie, was ist das für ein Geräusch? Blondie hat von Hand gesehen. Was ist das für ein Geräusch? Nicht so Nahrung im Vollen. Hallo Nachtschwärmer, wir haben Freitag, hier geht's ins Wochenende. vex. I never used to see you make the jig a low flex. I study else in favor you in the complex. Seeing is believing, so you better change your specs. You know she have a brain, now whatever things are from the past. All the little evidence, you better know for mass. Quick by your hands up, go off it up. But if she back a gun, you know you better run. Jackie mit Mac Morrison. Spezial Nachtschwärmer Remix, wir haben 21.37 Uhr gleich. Hallo Nachtschwärmer. Ich hatte ja mit meinem Freund Al ausgemacht, dass wir morgen grillen. Sofern das Wetter es zulässt, Al, ha? Und Al, was machen wir dann anschließend? Dilemma. Na, kein Dilemma, du hast doch was, eine Idee gehabt. Ach, erzähl's uns mal. Und dann ist die Bandi-Nacht im Kino. Und danach ist die Bandi-Nacht auf dem Klo. Genau. Ja, die WM lässt grüßen. Nachdem wir Grüße durchzugeben hat, der schreibt uns, und zwar studio@hitradio-ohr.de, ein Mail. Aber immer dazu schreiben, woher ihr schreibt. Wohnort und so weiter. Hier geht's ins Wochenende. Powerplay. Music Power, Power, Power. Jetzt machen wir mal Lady Gaga Spezial. jetzt ein paar Tipps für den nächsten Einkauf. Werbung. Also meine Frau mag es eher klassisch. Ich dagegen stehe auf vollen Sound. Egal ob Honda Neufahrzeuge oder Premium Gebrauchte, der Motorbike Shop hat sie alle. Bekleidung, Spezialumbauten, Tuning und eine eigene Meisterwerkstatt. Der Motorbike Shop in Offenburg-Waltersweier. Motorbike.de. Schwarzwald Radio Fahrradtag durchs Kinzigtal. Der Sommerspaß für die ganze Familie. Am Sonntag, den 6. Juni ab 10 Uhr. Start und Ziel auf dem Klosterplatz in Haslach. Freuen Sie sich auf sommerliche Leckereien, viele Überraschungen, fetzige Musik und die Macher von Schwarzwald Radio. Der Schwarzwald Radio Fahrradtag durchs Kinzigtal. Am Sonntag, den 6. Juni. Radeln Sie mit. Das Warten hat bald ein Ende. Erlebnis der neuesten Generation für Jung und Alt kommt nach Aachen. Den Wind des Sommers und lass dich treiben, denn das Nachtleben hat wieder einen Sinn. Der neue Club der Superlative, bald nur in Aachen. Die richtige Immobilie zu finden ist nicht immer einfach. Da ist es doch gut zu wissen, dass es einen Partner gibt, auf den man sich verlassen kann. Die Makler der Volksbank Offenburg Immobilien. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, unseren Marktkenntnissen und vielseitigen Angeboten. Volksbank Offenburg Immobilien. Herr Schöller-Mühlenleit, können Sie mir sagen, warum Sie schon wieder in meiner Badewanne sitzen? Herr Dr. Glüber, ich dachte, es wäre angemessen, Ihnen die Produkte der Seifenmacherei vorzustellen. Ach, ja, ja. Herr Dr. Glüber, dürfte ich Ihnen den Rücken seifen? Wie Sie wünschen. Ah, das fühlt sich gut an. Ja, ja. Ausschließlich handgemachte Naturseifen und ökologische Pflege. Ach, ja, ja. Herr Schöller-Mühlenleit, ich werde mich nun ankleiden und die Seifenmacherei aufsuchen. Ach, ja, ja. Seifenmacherei. Natürliche Pflege, die Spaß macht und lecker aussieht. Steinstraße 1, Offenburg. Über Jockey Wahamude. www.seifenmacherei.de. Am 29. Mai drehen wir Zell am Hammersbach auf links. Auf links. Are you ready to run? Partynacht kommt nach Zell. 15 Locations, 15 Partys. Live-Musik und DJ-Sets. Rock, Salsa, House, Hip-Hop, Schlager. Für jeden das Richtige zum Feiern. Bus-Shuttles fahren nach Gengenbach, Haslach und Nordrach. Alles zur Partynacht in Zell am 29. Mai auf hitradio.de. Ja, und dann hat dieser Riesenfisch angebissen, ne? 8 Meter lang und mindestens 200 Kilo schwer. Der zog mich mitsamt Schlauchboot 17 Stunden übers offene Meer hinter sich her. Ich spürte meine Finger schon nicht mehr. Aber ganz langsam wurde der 12 Meter lange Fisch müde. Und ich zog ihn mit bloßen Händen aus dem Meer. Manche schneiden auf, wir schneiden Haare. Und das perfekt. Red Orange, dein Lifestyle-Friseur mitten in Offenburg und Rastatt. www.redorange.biz. Hey, guys! Jetzt kommen wieder die Termine von Charlie 2000. Morgen Samstag bin ich selbst in Münchweiler. Das ist in der Nähe von Villingen-Schwenningen. Münchweiler, Alemannenhalle. In der Gegend war ich früher mal sehr viel tätig. Und da erwarte ich jede Menge Leute von früher. Da freue ich mich ganz richtig drauf. Ist die erste Revival-Party nach über 10 Jahren dort in der Gegend. Große Anlage. Wird aufgebaut. Am Mittwoch, weil am Donnerstag haben wir ja Feiertag wieder, ist der liebe Charlie im Lauinger Tanzrestaurant Lauinger in Malsch, das hinter Rastatt, von Süden gesehen. Bitte schaut mal auf die Bilder bei mir auf der Homepage www.charlie2000.de. Und Filme gibt's da, auch von früher jede Menge. Am 7. August MSC Motorsportclub Taifun Mörsch, Rheinstetten-Mörsch. Das ist halb Open Air und halb Indoor. September Appenweier, Schwarzwaldhalle. Oktober Altenheim am 23. Herbert Adamhalle, Frühlingsfesthalle. Nachschwimmer, da habe ich noch die Termine von DJ Rockhound. Der ist morgen in der Eventarena in Stendal. Nö, das ist im Osten, einfach Dipsch. Aber das ist wichtig, 5.6. Mixery Castle in Boston am Bostalsee. Und fast noch wichtiger, da ist der DJ Rockhorn seit ein paar Jahren schon immer an der Nature One in Kassel-Lauen am 30.07. Alles klar, super. Ach, jetzt geht das schon wieder los, ohne Unterbrechung. Sag bloß, jetzt fängt alles wieder von vorne an. Was hast du geglaubt, hä? Jetzt machen wir einen Snap-Special. Special für Nachtschwärmer. Snap. Got the Power, so ein kleines Best-of-Special von Snap. Wir haben gleich volle Stunde. Und da könnten wir jetzt doch mal ein Gewinnspiel machen, Herr Schwärmer. Aufi, machen wir's. Hey, ihr werdet euch gleich ganz schön wundern. Wir beginnen jetzt mit der ersten Runde. Das ist Spiel und eine Menge Spaß. Super. Zeig, was du drauf hast. Honey, I got rhythms I haven't used yet. Okay. Und jetzt. Da kommt jetzt ein Song. Der besteht aus zwei Interpreten. Ich möchte beide wissen. Alle ganz bekannt. Nicht schwierig für euch, Nachtschwärmer. Entweder über Mail oder über Telefon. Es gibt eine Mix-CD zu gewinnen. Der erste Interpret dürften wir schon erkannt haben. I'm giving you all I'm free. Just you. er mit den zwei Interpreten zusammen hat, schreibt an studio@hitradio-ohr.de die Lösung oder 0781 504 3311. Wahlweise gibt es eine 80er-Mix-CD, eine House-Mix-CD von DJ Rockhound oder eine Hip-Hop-CD von Rockhound zur Auswahl, zu gewinnen. Wir haben zwischenzeitlich 22:06 Uhr. Hallo Nachtschwärmer! Hier ist Hitradio Ohr und hier ist euer Charlie. Schuhverkäufer, was liegt an? Danke, dass du uns eingeladen hast. Ja, was ist das nächste, Kumpel? Eine Löwenland-Safari? Nein, keine Safari. Du weißt ja, wir wollen morgen grillen, Al. Und bitte sag den Leuten, dass sie auch kommen können. Sag ihnen das, Al, bitte. Oh nein, dem kann man doch nicht über den Weg trauen. Der wird immer frecher. Wir machen das Programm, das euch gefällt. Hit Radio Ohr. Hit Radio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Thank you. wir sind nicht allein, Nachtschwärmer. Ich bin da für euch. Polarkreis 18. Und zwar ist es der Schiller-Remix. Ihr kennt ja Schiller. Ein paar Elemente von Schiller drin, das passt richtig. Allein, ich hatte noch gar nichts von der Peggy Bundy gehört. Hallo Peggy, sie schläft. Wir wecken sie jetzt mal auf. Ich hatte einen furchtbaren Traum. Ich war verheiratet mit einem Schuhverkäufer und wir lebten. Das ist Tatsache. Jetzt kommt's gleich ganz dick. Rock you, 22:18 Uhr. Jetzt kommt die Gewinnerin des Gewinnspiels von vorher. Die Carmen Armbruster aus Malberg. Gratulation! Und sie kriegt noch einen Beifall, Carmen. Jawohl, und noch einen. Super, Carmen. Dankeschön fürs Mitmachen. Dankeschön fürs Mitmachen. Ich wünschte, jeder Tag wäre Freitag, jeder Freitag frei und jeder Freitag Zahltag. Freitags kommt Charlie 2000. Euch vom Hocker, der schwemmt das Baby aus der Wanne, der kippt die Oma aus dem Schaukelstuhl. Ja, da wackelt der Kühlschrank, da klirrt das Buffet. Kannst aber immer dran denken, Kids, ohne Gummi läuft nichts. Gleich geht's weiter. Oh, bitte nicht. Das grenzt ja fast an Bestrafung. Wir gehen zurück in die abgeschlossenen Anstalten. Keine Angst, jetzt kommt nur Werbung. Sau stark. Der Tag erwacht und du stehst auf. Die Sonne strahlt, du bist gut drauf. Dann fängst du zu träumen an und freust dich auf dein Bad von Pfeife und Mai. Erwecke deine Lebensfreude mit einem neuen Bad von Pfeife und Mai und erlebe faszinierende Badideen in der Badausstellung in Offenburg. Von Pfeife und Mai. Aus Liebe zum Bad. Immer das gleiche langweilige Wochenende? Keine Idee, wo du zum Feiern hingehen sollst? Dann sei gespannt. Wir feiern die ganze Nacht. Die neue Nachterlebniswelt in Aachen bietet dir auf über 7 Bereichen 100% Partyfaktor. Party People! Neue Dimensionen und eine atemberaubende Stimmung für Jung und Alt. Bald im Industriegebiet Aachen. Give me the music! Bald ist es wieder da, das Schlemmerparadies. Nur bei Badens Lokalradio Nummer 1. Schlemmen Sie für 50 Euro in den besten Restaurants. Bezahlen Sie aber nur die Hälfte. Mehr Infos demnächst hier bei Hitradio Ohr. Und im Internet unter www.hitradioohr.de. Erlebe jeden ersten Sonntag im Monat die faszinierende Badausstellung von Pfeiffer und Mai von 13 bis 17 Uhr im Industriegebiet in Offenburg-Elgersweier. Von Pfeiffer und Mai. Aus Liebe zum Bad. Jeden Dienstag einmal bezahlen, doppelt genießen mit Kneipenpass.com. Kneipenpass.com. Besorgst dir doppelt. Also meine Frau mag es eher klassisch. Ich dagegen stehe auf vollen Sound. Egal ob Honda Neufahrzeuge oder Premium Gebrauchte, der Motorbike Shop hat sie alle. Bekleidung, Spezialumbauten, Tuning und eine eigene Meisterwerkstatt. Der Motorbike Shop in Offenburg-Waltersweier. Motorbike.de. Galtür. Die Ortenau kommt. Und dieses Jahr nicht nur im Winter. Hitradio Ohr und Sport Kuhn laden ein zur Berggaudi 2010. Vom 16. bis 18. Juli erwarten wir Sie in den Bergen bei der großen Sommerhörersause mit jeder Menge Sport und Party. Anmeldungen ab sofort auf www.hitradioohr.de. Krone. Das Bier aus dem Kronenbrauhaus in Offenburg. Radiowerbung ist Geschmackssache. Oh Mann, der klingt richtig mies. Ja, auf jeden Fall, die kenne ich. Das ist eine coole Werbung. Ach, manchmal sind da auch ganz lustige dabei. Boah, ne, der ist viel zu flach, der ist gar nichts für mich. Geben auch Sie Ihren Senf dazu und stimmen Sie mit ab für die besten Radiospots Deutschlands. Ob spannend, lustig oder clever. Ihre Meinung ist gefragt. Machen Sie jetzt mit und gewinnen Sie tolle Preise. Mehr Infos unter hitradioohr.de. Ja, natürlich mal jetzt kommen wieder die Termine vom lieben Charlie. Morgen Samstag bin ich weit weg von hier, von Offenburg auf jeden Fall. Weiß soweit auch nicht. Um die 40 Kilometer, denke ich mal, sind's. Und zwar in Mönchweiler, in der Alemannenhalle, bei Villingen-Schwenningen im Eck. Ich muss nachher mal auf die Landkarte schauen, dass ich genau erklären kann. Aber er gibt einfach ein Mönchweiler in das Navi. Große Anlage. Am Mittwoch, weil Donnerstag Feiertag ist, 2.6. Lauinger Malsch. Tanzrestaurant Lauinger Malsch. Und das ist echt super. Dann kommt ja die WM, dann mache ich mal eine Veranstaltungspause. Weil während der WM was zu machen, wenn gerade ein bestimmtes Spiel läuft, das wäre Veranstaltungsharakiri, oder? Wie sehe ich das? Am 7. August, MSC Motorsportclub Taifun in Mörsch, Rheinstetten-Mörsch. September Appenweier, Schwarzwaldhalle. Und Oktober Altenheim, Herbert Adam Halle. DJ Rockhound, der ist morgen in der Event Arena in Stendal. Wer sich Miami Live Tour nennt sich das. Wer sich dahin verirrt. Aber wichtiger ist der 5.6. Mixery Castle in Bosen am Bostalsee. Und fast noch wichtiger ist der 30.7. Da ist DJ Rockhorn schon seit ein paar Jahren auf der Nature One immer. Castellon, weiß ja jeder. Und dann grüße ich jetzt mal da oben, da sind heute Akteure von Hitradio Ohr auf der Kniebishütte. Hard Friday Spring Edition Party ist heute. Partynacht der Extraklasse mit vielen Specials. Alles klar, Nachtschwärmer. Die Stimme von Frohsinn und Heiterkeit. Ein Füllhorn brillanter Ideen und geistreicher Einfälle. Der Gipfel des Witzes. Aber ganz klar. Spitze des Humors. Das Beste vom Besten. Das Lustigste vom Lustigsten. Mr. DJ, put a record on, I wanna dance with my baby. And when the music starts, I never wanna stop, it's gonna drive me crazy, crazy, crazy, crazy. You wieder um 22.30 Uhr am Freitagabend. Hier geht's ins Wochenende. Und ich sage Hallo Nachtschwärmer. Und ich sage, komm, deine Frau hat sich vorher so erschreckt. Der hat ja einen Traum und der war doch wirklich Wirklichkeit. Ne? Komm, sag was zu ihr. Ich weigere mich, mit meiner Frau zu reden, wenn ich einen Fernseher im Haus habe. Das ist typisch, dann sing er was vor, komm. Old McBundy hat eine Farm, B-U-N-D-Y. Und diese Farm ist ohne Frau, B-U-N-D-Y. Keine Frau war da, keine Kinder dort. Der Nutte kommt jeden Freitagnacht. Mit großen Titten und hat eine Pizza und ein Bier dabei. Old McBundy hat eine Frau, B-O-N-D-Y. Ja, bist du nun zufrieden, Herr? Ja, Schuhverkäufer. Yo te voy a poner, o sea, tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar. Spezialremix, ha? Wir haben 22.36 Uhr am Freitag. Just a walking down the street singing. Viertel 11, 22.44 Uhr. DJ Ötzi. Eins hat er ja vergessen. Bei jedem Gig Bang Auftritt, wenn er kommt, wenn er reinläuft, wo sind die Hände? Wo sind die Hände? Hallo Nachtschwärmer. Hallo Erl, hallo Blondis. Bewegt euch, ihr müden Säcke! Ihr müden Säcke! Und

Joanna. Joanna, du geboren, um Liebe zu geben. Verbotene Träume erleben. Super, originaler Japan, Roland Kaiser. 23 Uhr und 5. Schon mal die richtige Nachtschwärmerzeit, ha? Oh, Kelly. Mit mir all die Kelly, komm, stell dich mal hier vor. Ich bin Kelly Bundy. Ja, wissen wir. So, Kelly, du kriegst eine Aufgabe. Du schreibst jetzt hier auf den Zettel auf Hitradio Ohr. Kann ich nicht schreiben. Dann schreib auf Nachtschwärmer-Spezial. Kann ich auch nicht schreiben. Das darf nicht nahe sein. Tja, ich bin eine Dumpfbacke. Ja, das glaube ich aber auch ganz bestimmt. Dieser Sender muss endlich ausgeschaltet werden. Die ständige Berieselung wirkt wie eine Droge. Dieser Typ ist durchgeknallt. Hier geht's ins Wochenende. Radio FHX. Jetzt kommt unser nächstes Gewinnspiel, Nachtschwärmer. Dröhnung. Hey, jetzt gibt's was zu gewinnen. Ihr seid doch wieder dabei. One, two, three. Hey Leute, macht die Leitung frei. Und zwar per Telefon und per Internet. Let's go way back and play back. Call me now. Call me now. Sex is fun. Sex is fun. 0781 504 33 und 11. 10, 10, 10, 10, 9, 9, 9. Es kommt jetzt eine Parodie von einem Hit. Ich möchte wissen, wie heißt das Original? Studio@hitradio-ohr.de oder per Telefon. Aber jetzt hat der Countdown begonnen. Alle spielen, drück drauf. Mach bloß nicht schlapp. Die Wit Crew wird grenzenlos frei. Ich bin geboren auf dem Land und melke Kühe. Ich kriege keine Frau, ich tu was ich kann. Und Daddy ist froh, weil ich Traktor fahren kann. Ich kriege keine Frau, ich bin ne Farmer. Bin geboren auf dem Land und melke Kühe. Ich kriege keine Frau, ich tu was ich kann. Und Daddy ist froh, weil ich Traktor fahren kann. Ich kriege keine Frau. Ich habe gelbe Gummistiefel und ein Zackenloch. Doch wenn die Matsche durch, so kriegt mein Fuß einen Schock. Wir haben nur 100 Schweine und ein Esel namens Fred. Aber er ist immer nur krank und hat sein eigenes Bett. Ich mal alle Rohre 16 Stunden und das macht mir Mühe. Schaufle Mist bis spät in der Früh. Ich bin ne Farmer, bin geboren auf dem Land und melke Kühe. Ich kriege keine Frau, ich tu was ich kann. Und Daddy ist froh, weil ich Traktor fahren kann. Ich kriege keine Frau, ich bin ne Farmer, bin geboren auf dem Land und melke Kühe. Ich kriege keine Frau, ich tu was ich kann. Und Daddy ist froh, weil ich Traktor fahren kann. Ich kriege keine Frau. Freitag in der Disco ist ein Strip angesagt. Ich sag, ich bin Farmer, falls mich irgendjemand fragt. Ja, dann geh ich zur Theke und bestelle mir einen Drink. Ich bestell mir gleich Bier, weil ich immer gleich viel trink. An der Bar seh ich sie stehen und gehe dann zu ihr. Ich sag ihr dann, hallo, wie lange bist denn schon hier? Sie sind, schaut mich nur an, fragt, was riecht denn hier so? Ich sage, das bin ich bin der Farmer, yo. Ich bin der Farmer, bin geboren auf dem Land und melke Kühe. Ich kriege keine Frau, ich tu was ich kann. Und Daddy ist froh, weil ich Traktor fahren kann. Ich kriege keine Frau, ich bin der Farmer. Bin geboren auf dem Land und melke Kühe. Ich kriege keine Frau, ich tu was ich kann. Und Daddy ist froh, weil ich Traktor fahren kann. Ich kriege keine Frau. Ich schaffe es nicht, ich glaub, ich schaffe es niemand. Ich schaffe es nicht, ich glaub, ich schaffe es niemand. Habe die Socken verkehrt rum an, die Hosen auf links. Frage mich nur, wieso ich nur so blöd sein kann. Aber wenn ich mit jemandem tanze, dann nur im Schweineschleim mit Oma. Opa steht dann da und spielt Harmonika. Doch mir tut es dann irgendwie leid, das kann doch nicht sein. Das beste Stück meines Lo war mein Schwein. Ja, dann sitz ich auf dem Schemel und melke die Kuh. Während ich sie zapfe, macht sie ganz zärtlich Mu. Ich bin ne Farmer, bin geboren auf dem Land und melke Kühe. Ich kriege keine Frau, ich tu was ich kann. Und Daddy ist froh, weil ich Traktor fahren kann. Ich kriege keine Frau, ich bin ne Farmer. Bin geboren auf dem Land und melke Kühe. Ich kriege keine Frau, ich tu was ich kann. Und Daddy ist froh, weil ich Traktor fahren kann. Ich kriege keine Frau. Komm, meine liebe Kleine, lass dich doch melken, du weißt, was ich meine. So lieb wie du war wirklich noch keine. Ach ja, siehe da, da macht sie gleich voll den Eimer. Über diesen Eimer freut sich sicher die Mama. Doch plötzlich fällt er mir aus der Hand und es macht Bumm, Ratter, Zong. 4 Liter Milch schwimmen auf dem Fußboden rum. Mama, die kommt grad rein und sagt, Mann, bist du dumm. Bin ne Farmer, bin geboren auf dem Land und melke Kühe. Ich kriege keine Frau, ich tu, was ich kann. Und Daddy ist froh, weil ich Traktor fahren kann. Ich kriege keine Frau, ich bin ne Farmer, bin geboren auf dem Land und melke Kühe. Ich kriege keine Frau, ich tu, was ich kann. Und Daddy ist froh, weil ich Traktor fahren kann. Ich kriege keine Frau. Wie heißt die Originalgruppe? Das ist die Gewinnspielfrage. In dem Bühler Hühnerstall, die Henne, die sieht aus, als Kind sie auf 0781 504 3311 oder studio@radio-ohr.de. Stampft er den Bienen, das Pferd wird mit in den coolen Hui. Ich erzähl euch was, aber ihr glaubt es nicht, Leute, wie die 24 Kühe schwingen ihre Euter. Der Typ sieht aus wie eine Milchproduktreklame, doch Mann, er ist halt ein Farmer. Yo. Ich bin ne Farmer, bin geboren auf dem Land und melke Kühe. Ich tu, was ich kann, und Daddy ist froh, weil ich Traktor fahren kann. Ich kriege keine Frau, ich bin ne Farmer. I feel great! Jeden Freitag, 21 Uhr. Heiß, heißer, mega heiß. Dieser Freitag ist die Härte der Action-Freitag. I want it right here, right now. Rough. Of human history. 1, 2, 3, bring it out there! Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher, and it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. Oh, my people in the place to be, if you're ready, they can fly with me. Let me see, let me hear you say, fire, fire, fire, say fire, fire, say fire, fire, say fire, fire, say fire, fire. Johnny Cash, der Altmeister Johnny Cash. Und das war ein spezieller Nachtschwärmer-Remix. Heute Abend Bombenstimmen. Schneller, spannender, gnadenlos. Geht voll ab. Really toll gemacht, ha? Radio Killet, a Radio Star. Nachtschwärmer Spezialremix, ganz klar, 23 Uhr, 18 in wenigen Sekunden. Oh ja, unsere liebe Lena. Da müssen wir jetzt was bringen von der. Das war stark. Yeah. Ein echter Ohrwurm. Und es wäre nicht bei mir, wenn es ein Spezialremix wäre, hä? I went everywhere for you. I even did my hair for you. I put new underwear I do. In a word, it's the other day. Love you, know I'll fight for you. I left on the good life for you. Whether you are sweet or cool, I'm gonna love you either way. Love or not, I gotta tell you what I think about you. Can I hold on? I can't go on without your love. Bei dem Gewinnspiel, da ist bisher noch keine einzige richtige Lösung angegangen. Das darf doch nicht wahr sein. Das gibt Punkteabzug. Von Büroartikeln nicht nur der Versorgung dient, sondern auch Spaß macht. So einen Ort gibt es wirklich. Papier Fischer in Offenburg. Der Spezialist rund um Bürobedarf. Hier erwarten Sie exquisite Schreibgeräte, sämtliche Büroartikel und eine tolle Accessoireabteilung mit reizenden Geschenkideen. Außerdem ein riesiges Outlet-Center mit Büromöbeln zu Tiefstpreisen. Papier Fischer in der Heinrich-Hartstraße in Offenburg oder unter papierfischer.de. Am 29. Mai drehen wir Zell am Hammersbach auf links. Auf links. Are you ready to run? Die Nacht kommt nach Zell. 15 Locations, 15 Partys, Live-Musik und DJ-Sets. Rock, Salsa, House, Hip-Hop, Schlager. Für jeden das Richtige zum Feiern. Bus-Shuttles fahren nach Gengenbach, Haslach und Nordrach. Alles zur Partynacht in Zell am 29. Mai auf hitradio.de. Kronenbrauhaus in Offenburg. Immer das gleiche langweilige Wochenende? Keine Idee, wo du zum Feiern hingehen sollst? Dann sei gespannt. Wir feiern die ganze Nacht. Die neue Nachterlebniswelt in Aachen bietet dir auf über 7 Bereichen 100% Partyfaktor. Neue Dimensionen und eine atemberaubende Stimmung für Jung und Alt. Bald im Industriegebiet Aachen. Give me the music! Also meine Frau mag es eher klassisch. Ich dagegen stehe auf vollen Sound. Egal ob Honda Neufahrzeuge oder Premium Gebrauchte, der Motorbike Shop hat sie alle. Bekleidung, Spezialumbauten, Tuning und eine eigene Meisterwerkstatt. Der Motorbike Shop in Offenburg-Waltersweier. Motorbike.de. Die Ortenau kommt. Und dieses Jahr nicht nur im Winter. Hitradio Ohr und Sport Kuhn laden ein zur Berggaudi 2010. Vom 16. bis 18. Juli erwarten wir Sie in den Bergen bei der großen Sommerhörersause mit jeder Menge Sport und Party. Anmeldungen ab sofort auf www.hitradioohr.de. Ciao, ich bin der Luigi. Ich sag euch, meine Frau will immer machen Bambini. Heute schon 7-mal machen Liebe. Und meine Freundin wollte schon sagen 4-mal, oh Luigi, mache Liebe mit mir. Und ich jetzt sage es und euer Nachbarin ist der Mamma Mia. Und ich zeige ihr heute, was Amore ist. Manche schneiden auf, wir schneiden Haare. Und das perfekt. Red Orange, dein Lifestyle-Friseur, mitten in Offenburg und Rastatt. www.redorange.biz. Also ich kann Ihnen sagen, als Mann ist es nicht leicht, die Richtige zu finden. Sie muss mir gefallen und sie sollte einzigartig sein. Doch jetzt habe ich sie gefunden. Bei Sastalla. Sastalla, Küchenunikate von Latein, im Gewerbegebiet Appenweier. Hier finden auch Sie Ihre Traumküche. Ja, Nachtschwärmer. Morgen Samstag bin ich in Mönchweiler in der Alemannenhalle. Und ich sage zum 100. Mal, das ist bei Villingen-Schwenningen auf der Höhe, Königsfeld. Aber wir gucken nachher mal auf, guck mal nachher bei, auf der Landkarte bei Google Street, wo das genau ist. Wir erklären das genau jetzt. Jetzt möchte ich es nämlich selber wissen. Nach 20 Uhr, große Anlage, das heißt Gerüst. Dann am Mittwoch am kommenden, da ist nämlich im Donnerstag Feiertag, da ist der liebe Charlie im Lauinger Malsch. Und wer auf Phil Fox steht, der ist da in der richtigen Adresse. Ja, ehrlich. Schaut mal rein bei www.charlie2000.de. Das sind Bilder vom letzten Mal. So, dann ist ja die WM, da mache ich nichts. Zumindest veranstaltungsmäßig. Und am 7.8. MSC Motorsport Club Typhoon in Mörsch. Das ist eine richtige Motorsportgegend da oben. Da gibt es ja in Kuppenheim, in Dormersheim gibt es einen Club und die machen da immer regelrechte Meisterschaften. Dann im September Appenweier-Schwarzwaldhalle, und zwar eine Woche nach dem Bühler-Zwetschgen-Fest und am 23.10. Altenheim-Herbert-Adam-Halle. Adam-Halle. DJ Rockhorn ist morgen in der Event Arena in Stendal, Miami Live on Tour. Am 5.6. Mixery Castle, kennen wir alle. Und Nate Giovanni ist er am 30.7., das kennt ja wohl jedes Kind. Ich bin immer dabei. 2000. Hallo Nachtschwärmer, jetzt geben wir nochmal Gas hier. Are you ready? La Playa. Italo Spezial. Jetzt gebe ich kurz den Gewinner bekannt. Übrigens, die Lösung war Snow. Die Gruppe hieß Snow, die Originalgruppe. Markus Zifra aus Pforzheim. Gratulation. Haben wir noch kurz zwei, drei Grüße. Der Michael grüßt den Andreas Schwamberger aus Ettlingen. Und der ist krank und wünscht gute Besserung. Ich grüße den Ralf aus Rothenberg, Ralf aus Waldmichelbach, wo immer das sein mag. Leo, Absender Leo, ich schreibe von der Arbeit aus. Ja, da grüßen wir zurück, Leo. Klasse. Ein affengeiles Programm. Hi. Showtime. cuando se marea Dolores, cuando se quema el Damore, cuando se inmala su vela, cuando se inmala Dolores, cuando se inmala Dolores, cuando se quema Dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala su Dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré. Cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala su dolor, cuando se inmala dolores, cuando se inmala el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala su dolor. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me. Esta rumba está guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba está guitarra. Marea Dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala Dolores, cuando se inmala Dolores, cuando se inmala Dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala Dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me. Esta rumba está guitarra, esto siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba está guitarra, esto siempre cantaré. Siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba está das wäre auch das Thema für ein Gewinnspiel gewesen, Nachtschwärmer. Kylie Minogue und Blue Monday. Alle, die sich noch zugeschaltet haben, ihr seid hier vollkommen richtig. Hier geht's ins Wochenende, immer freitags von 21 bis 1 Uhr mit einem Charlie 2000, hier bei Hitradio Ohr. Und da habe ich immer einen dabei. Ach, manchmal regt er mich so derart auf. Aber manchmal bringt er mich auch wieder hoch. Mal sehen, was er jetzt gerade vorhat. Was gibt's? Oh nein. Das ist echt eine Nachtschwärmersendung. Ich schlaf gleich ein. Sag das nochmal. Das ist echt eine Nachtschwärmersendung. Ich schlaf gleich ein. Oh. Jetzt muss ich ihm was entgegensetzen. Ne? Er ist ein Damenschuhverkäufer und mit wenig Erfolg. Was meinst du? Ich kann's einfach nicht glauben. Jeder blöde Arsch in der Welt macht Kohle. Nur du nicht. Aber einen Erfolg hat er, Nachtschwärmer. Einen Erfolg hat er vorzuweisen, Earl. Ich nehme an, du beziehst dich damit auf meine 4 Touchdowns in einem Spiel. Ja, genau. Was noch ein Problem für mich ist, ich möchte mich hier an seine Tochter ranmachen, die Kelly, die blonde Kelly. Und ich weiß nicht, die schafft's nicht. Sie ist ja schon ein paar Mal sitzen geblieben und so. Also ihr Horizont ist nicht so hoch. Aber ich komme nicht ran. Oder hat sich da was geändert? Sie ist dumm wie die Nacht, aber ich würde für sie töten. Und mit dir fange ich an. Oh nein. Im Galopp durch die Hölle. Und im Gesicht ein paar Kratzer. Wie geht's dir? Du bist auf Sendung. Willkommen beim Charlie 2000. Charlie 2000. Charlie 2000. Charlie 2000. Inside, no lie, not even bread.

Superstark Westerland Spezial. Wir haben 23.55 Uhr. Hallo Nachtschwärmer! Nachtschwärmerzeit. der König der Foxrunden, Fancy. Earl, bist du bereit? Bist du bereit, Earl? Bereit für was? Für was? Ja, für den Kampfruf, für die Party. Krieg ich den Vereinigten Bandi-Ruf? So ist richtig, Earl. Im Namen aller Bandis auf der ganzen Welt erkläre ich diese Party als für das Volk geöffnet. Ja. Sniffen Tears, kennen wir noch, ha? Lass mich mal, da war im Ende April hier in Offenburg im Druckhaus eine größere Hausgeschichte. Nicht nur Haus. Auf jeden Fall eine große Tanzgeschichte, Dance wollte ich sagen. Unter anderem Jan die Leder. Und ich mache den Jan die Leder jetzt bekannt mit der Jennifer Lopez. Obwohl die sich vermutlich nie getroffen haben, werde ich die jetzt auf einem Song vereinigen. Genau, so mache ich's. So habe ich's vor. Attention. Uno, dos, tres, cuatro. Bad music. Verdammt, du warst Hanse Art, der Chefstyler, der Headliner, dem uns einer Mucke Danke sagt. Lang nicht mehr so geile Beats bekommen, die Scheiß-Curdy im Libanon, die Zeuberei für neue Styles. Ihr dazu, wa? Super. 09. Ich die Nacht schon mal zeigen. Tony Garcia. Freestyle Spezial. 0.13 Uhr. Jetzt machen wir unser letztes Gewinnspiel für heute Nachtwärmer. Ich finde, es stinkt langweilig hier. Ich will jetzt ein bisschen Spaß haben. Was ist hier eigentlich los? Schluss mit Langeweile. Mach mit beim Gewinnspiel. Anrufen, gewinnen und los. Ja, ich bin schwer dafür. Es geht los. Macht ihr mit, Nachtschwärmer? Eine einzige Frage wird es sein. Es gibt Orte. Und zwar, die Frage ist, wie heißt diese Gruppe, die jetzt hier kommt? Nimm mich. Geht's heiß zur Sache. Und heftig. Aus den 70ern? Sind Sie 80ern vielleicht noch? Ein Spielchen. Er ist wahnsinnig. Das ist schlimm. Werden wir uns verspäten? Rechnen Sie mit dem Schlimmsten. Das Spiel beginnt! Started with a kiss. Frage ist, wie heißt diese Gruppe? 0781 504 33 11 oder studio@hitradio-ohr.de. Das ist so ein kleines Best-of von denen. Die war mal ganz, ganz dick drin. Being the fool I am, I figured it all.

Schwarzwaldhalle. Und am 23.10. nach 15 Jahren Altenheim, Neuried Altenheim, nicht im Altenheim. Die Fremden, denen muss man dann sagen. Neuried Altenheim, das ist ein Ortsteil von Neuried. Herbert Adam Halle. Nochmals Nachtschwärmer, besucht mich auf der Internetseite www.charlie2000.de oder bei werkenntwen.de. Da könnt ihr mich anklicken und kennen. Oder bei Facebook. Macht was Nachtschwärmer. Langsam hat es sich herumgesprochen. Freitags kommt Charlie 2000. Check 1, 2, alles klar, ich bin drauf.

sie zeigen, was sie haben. Wir sind bekannt für wilde Partys und das schon seit vielen Jahren. Super stark, die Party steigt. Krawall und Remi Demi. Atzen Spezial. Und Deichkind war das, so ein kleiner Remix. Manche sagen noch mehr Job. Oh ja, da habe ich noch was. Nachtschwärmer. Attessione. Alors, qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit. Das ist die aktuelle Nummer 1, schon wieder. Qui te dit huissier et lui dit assis dans la merde, et qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, et dit famine et dit tiers-monde, et qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on. Das ist wirklich spezial. Das ist jetzt ohne Musik. Alors on danse. Alors on danse. Jetzt machen wir die Musik dazu. Alors on danse. Oder soll ich die Musik wieder stoppen? Alors on danse. Kein Problem, ihr könnt zuschauen hier. Nochmal. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Ich stopp die Musik wieder. Nun wieder rein. Alors on danse. Alors on danse. Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, et ben y'en a encore. Est-ce la zik ou les problèmes ou bien la musique? Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Oh, mit diesen Song eine schöne Grüße ins Elsass. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. La la la la la la. La. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Eh ben y'en a encore, y'en a encore. Das war Nachtschwärmer Spezial mit der Nummer 1 Dance Charts Hit. Was guckst du lang? Was korrekt und Techno-Bass. Bewegt euch, ihr müden Säcke. Ihr müden Säcke. Ey Leute, bin ich denn hier im Saustall? Ey Leute. Dum, dum, dum. ihr Ziel. Ich merke nur, sie fährt mit viel Gefühl. Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen. Ich möchte gern wissen, was sie gerade denkt. Hört sie denselben Sender oder ist ihr Radio aus? Fährt sie zum Rendezvous oder nach Ausland? Nachtschwärmer, das ist die dritte Version. Im Wagen vor mir. Letzte Woche hatte ich eine andere gebracht. Ich frag mich, warum überholt er mich? So weiche Sachen. Der hängt nun schon eine halbe Stunde ständig hinter mir. Nun dämmert schon und der fährt ohne Licht. So schön mit 90. Der kann schon 100 Kilometer weg sein. Was bin ich froh? Mensch, fahr an. Ich träum so in Gedanken ganz allein und ohne Schranken und wünsch, das schöne Mädchen wär bei mir. Nun ist mir diese Sache langsam mulmig. Die Musik ist gut. Ich fahr die allernächste Abfahrt raus. Heute ist ein schöner Tag. Doch werd ich mich verstecken hinter irgendwelchen Hecken. Verdammt, dadurch komm ich zu spät nach Haus. Bye, mein schönes Mädchen, gute Reise. Sie hat den Blinker an, hier fährt sie ab. Für mich wird in 2 Stunden auch die Fahrt zu Ende gehen. Doch dich, mein Mädchen, werd ich nie mehr sehen. La da, la da, la da, da, la da. Im Wagen vor mir. Übrigens Nachtschwärmer, oh, das wollte ich den ganzen Abend schon sagen, wer die Sendung versäumt hat, der kann sie über die Charlie 2000 Fanseite nachträglich runterladen. Da ist ein Link von mir auf die Seite dahin, also www.charlie2000.de, da ist ein Link auf die Fanseite, da kann man die Sendungen nachträglich runterladen. Tja, dieser Look ist echt unschlagbar. Viel Spaß und jede Menge Unsinn. Anschnallen, Leute, jetzt geben wir richtig Gas. Ja! Ich drück dich. Nah.

rechte Ecke. Ich gehe ungern da rein. Super starke Song, Rock drauf. Unter den ersten 10 der Dance-Charts. Aber ich muss noch eine Blondinengeschichte abdrücken. Und zwar folgendes. Ach, ich lach schon vorher. Da war ja am Wochenende die Bavü Air Games in Oppenau. Und da waren ein paar Mädels auch aus Freudenstadt dagegen. Die sind oben hier über den Schwarzwald rübergekommen, haben getrampt, ne? Na, und dann, als das vorbei war, haben sie wieder zurückgetrampt. Das war allerdings im Dunkeln. Sie haben schon einiges getankt gehabt. Und dann haben sie noch gefroren. Dann sind sie auf so einem Bauernhof. Kein Mensch gesehen, dann sind sie in den Stall. Weiß der Geier, wie es zugegangen ist. Auf jeden Fall wacht eine auf einmal im hellen Morgen auf unter einer Kuh. Und zwar genau unter dem Euter. Dann guckt sie nach oben und sagt so in ihrem Delirium: Hallo, hallo Jungs, aber einer muss mich nach Hause bringen. Da hätte sich bestimmt einer bereit erklärt. Aber nicht die Kuh. Lach schon wieder. Das ist zu viel. Der gibt ja keine Ruhe hier, hä? Dann drehe ich jetzt gleich den Kragen rum. Na also. schlafen gehen, schlagen wir richtig zu. Knallharte Action. Immer freitags. Der Action-Freitag. Pausenlos. Adrenalin pur. Das war's dann wieder mit Charlie 2000 heute am Freitag bei Hitradio. Allen schönen Dank fürs Zuhören. Schönes Wochenende. Wir sehen uns bei den Veranstaltungen oder wir hören uns am kommenden Freitag. Wir verabschieden uns jetzt gleich. Das war das Ende. Beautiful sight. We are happy tonight. Oh, bitte kann mich nicht jemand erschießen.